Let's turn to the book of Nehemiah. Gehen wir zum Buch Nehemiah. And let's continue. Da wollen wir weitergehen. Nehemiah chapter 4. Nehemiah 4. And let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen. That we can be together. Dass wir zusammenkommen. As a church family. Als Gemeindefamilie. Bless these words, we pray. Ich bete, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're in Nehemiah chapter 4. Wir sind in Nehemiah 4. For those who are visiting this morning, für die, die heute Morgen auf Besuch sind, Nehemiah has gone back to restore the walls of Jerusalem. Nehemiah ist zurückgekehrt nach Jerusalem, um die Mauern wieder aufzubauen. They were destroyed in the Babylonian captivity. Sie wurden zerstört während der babylonischen Gefangenschaft. They represent the testimony of God. Und sie stellen ein Bild des Zeugnisses Gottes dar. The people and the Jews in the land are under great reproach. Und die Juden erleben große Schmach im Land. And so it is with the church. Und so ist es auch bei der Gemeinde. The testimony of Jesus Christ has been torn down. Das Zeugnis von Jesus Christus wurde zerstört. That testimony is love one another as I have loved you. Das Zeugnis lautet, liebt einander, so wie ich euch geliebt and, habe. And the world will know that you are my disciples. Und daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. John 17, that you would be, that they would be one as we are one, Father. Johannes 17 betet Jesus, dass sie eins sein mögen, so wie wir eins sind, Vater. And Nehemiah here represents Jesus Christ. Und Nehemiah repräsentiert hier Jesus Christus. And let me see if I can find myself in this picture here. Ich will mal schauen, ob ich mich da in diesem Bild finde. Yeah, you can find me in chapter 2, verse 12. In Kapitel 2, Vers 12 könnt ihr mich finden. Nehemiah represents Jesus Christ. Nehemiah repräsentiert Jesus Christus. And you find me right here in verse 12. I arose in the night and I a few men with me. Und ich machte mich bei Nacht auf und einige wenige Männer mit mir. I did not tell anyone what my God was putting into my heart to do for Jerusalem. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. And there was no animal with me except the animal that I was riding on. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. I am the animal that Christ is riding on. Ich bin dieses Tier, auf dem Christus reitet. Jesus Christ is the center, he's center stage in history. Jesus Christus steht im Zentrum der menschlichen Geschichte. It would be a privilege for any one of us to be that donkey that Jesus rode on going into Jerusalem. Für jeden von uns wäre es eine Ehre, dieser Esel zu sein, auf dem Jesus Christus nach Jerusalem hineinritt. Now chapter 4. Nun Kapitel 4. We talked about how in verse 13 Nehemiah stationed the people in families. Wir haben davon gesprochen, wie Nehemiah die Leute im Vers 7 nach Sippen und Familien aufgestellt hat. The work was being threatened. Die Arbeit wurde bedroht. By the enemies of Nehemiah. Durch die Feinde Nehemias. The enemies of God. Die Feinde Gottes. And Nehemiah brought the people to think like families. Und Nehemiah hat die Menschen dazu gebracht, so wie Familien zu denken. And then he said, fight for your family. Und dann hat er gesagt, kämpft für eure Familie. We talked about this last week, that we need to think like a family. Und davon haben wir letzte Woche gesprochen, dass wir wie eine Familie denken Because müssen. Number one, we really are a family. Weil Punkt 1 zunächst, wir sind eine Familie. And number two, when we think like a family, we have a better chance of acting like a family. Und Punkt 2, wenn wir wie eine Familie denken, haben wir auch die größere Chance, wie eine Familie zu handeln. And that we need to keep watch for one another. Und dass wir auf uns gegenseitig aufpassen to watch müssen. Out for your little brothers and sisters. Dass wir einfach aufpassen auf unsere kleinen Brüder und Schwestern. Because there are people who would deceive them and hurt them. Weil es da Leute gibt, die sie täuschen und verletzen wollen. Unfortunately. Unglücklicherweise. This is just the way it is. So ist es einfach. So now we pick it up in verse 15. Jetzt kommen wir eben im Vers 9. And it happened when our enemies heard that it was known to us and that God had frustrated their plans, then all of us returned to the wall, each one to his work. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war, und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Just the fact that they were keeping a watch, einfach die Tatsache, dass sie Wachen aufgestellt hatten, already won the victory. Das bedeutete bereits Sieg. Satan's greatest strategy is that he doesn't exist. Satans größte Strategie ist es, nicht zu existieren. And when we keep looking at people, und wenn wir auf die Leute schauen, and personality conflicts, und auf Persönlichkeitsprobleme, he's fine. Dann geht's ihm gut. He can cause a hindrance. Weil dann kann er Hindernisse aufstellen. He can stop a work of God. Und dann kann er das Werk Gottes stoppen. But as soon as we realize this is satanic, aber sobald uns klar wird, dass das satanisch ist, this is not from God, this is from another kingdom. Das kommt nicht von Gott, das kommt von einem anderen Königreich. Wait a minute, we don't wrestle against flesh and blood. Moment mal, wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut. We wrestle against principalities and powers. Wir kämpfen gegen Mächte und Herrschaften. So the Lord said to Peter, get behind me, Satan. Und Jesus sagte zu Petrus, weiche hinter mich, Satan. As soon as we realize where the battle really is, sobald uns klar ist, wo die Schlacht wirklich abläuft, half the victory is already won. Ist der halbe Sieg bereits errungen. It says, as soon as they heard that we knew, und da heißt es, sobald sie wussten, also sobald sie gehört hatten, dass wir es God wussten, frustrated their plan. Hat Gott ihren Plan zunichte gemacht. So this is the devil's main strategy. Also das ist die Hauptstrategie Satans. Is to come into a family, in eine Familie hineinzukommen. Whether it's my domestic family, ob das jetzt meine Familie zu Hause ist, or my church family, oder meine Gemeindefamilie, or the family we have in Austria or in Vienna, oder die Familie, die wir hier in Wien haben oder in ganz Österreich, in Christus. He wants to come in as though he doesn't exist. Da möchte er eindringen, aber so, als ob er nicht existierte. Look at verse 16. And it came about from that day on, und es geschah von diesem Tag an, that half of my servants carried on the work. Die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt. While half of them held the spears, und ihre andere Hälfte hielt die Speere, the shields, die Schilde, the bows, die Bogen, and the breastplates, und die Schuppenpanzer bereit. And the captains were behind the whole house of Judah, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda. So we've got some people who are directly engaged in serving. Also es gibt Leute, die direkt in Dienst engagiert sind. Working a book table, a buffet, they're ushers, serving people, doing the work. Die also beim Buffet arbeiten oder beim Büchertisch oder als Saalordner, die einfach das Werk tun. And then there's other people that Jesus is asking and putting it on their heart. Und dann gibt's andere Leute, denen Jesus das aufs Herz legt und sie darum bittet, to fight a warfare, einen Krieg zu führen. This is why we have a Saturday night prayer for the services. Deshalb halten wir am Samstagabend eine Gebetszeit für den Gottesdienst am Sonntag. My wife has been leading that actually. Und meine Frau leitet dieses Gebetstreffen. What time does that start? 6 o'clock. Yeah. 6 Uhr abends fängt das immer an. Saturday night I'm at home praying and studying. Also Samstagabend bin ich zu Hause, ich bete und studiere. My wife had it on her heart. You know what? I'm going to go over to the church and pray. Aber meine Frau hat das aufs Herz gelegt bekommen. Sie hat gesagt, ich gehe zur Gemeinde und werde dort beten. Because there's two aspects of what is happening in our midst. Weil es gibt zwei Aspekte dessen, was in unserer Mitte geschieht. There's a work going on. Es wird ein Werk getan. But there's also a war going on. Aber es wird auch ein Krieg geführt. The war will stop when the work is over. Und dieser Krieg wird ein Ende haben, wenn die Arbeit zu Ende ist. And we've all seen that. Und wir haben das alle gesehen. We've all seen how some strange spirit came in. Wir haben gesehen, wie irgendwelche seltsamen Geister da reingekommen sind. The Lord. Ein seltsamer Geist, der nicht vom Herrn and ist. And how we've looked and we've ascribed it to something natural. Und wie wir uns umgesehen haben und das einer natürlichen Sache zugeordnet haben. I mean, I think the most wonderful thing for Satan. Ich glaube, das Allergroßartigste für Satan ist es, person, wenn er einen Menschen dämonisieren kann, and then both people who are arguing get demonized, und wenn dann beide, die da einen Streit haben, miteinander dämonisiert werden. What a mockery, right? Was für ein Gespött. Two Christians, nicht wahr? Zwei Christen, die von seinem Geist kontrolliert werden, want to kill each other. Die sich gegenseitig umbringen wollen. And nobody recognizes the warfare. Und niemand erkennt diesen Krieg. But as soon as they did, aber sobald es so war, the enemy's plan was frustrated. In erkannten wurde der Plan des Feindes zunichte gemacht. Verse 18. Vers 12. As for the builders, each wore his sword girded at his side as he built. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. Which means all of us are called to work, das heißt, alle von uns and to war. sind dazu berufen zu bauen und auch zu kämpfen. Some people are better at working, aber manche leisten bessere Arbeit beim Bauen. Some people are better at warring, und andere beim Kämpfen. It's interesting, I got a letter from Rafi's brother Tobias. Es ist schon interessant, weil ich habe einen Brief erhalten vom Bruder Raphaels, vom Tobias. And he told me, he wrote me a letter. He said, you were so on my heart. Und er hat mir Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, ich habe dich so am Herzen. And I began to intercede for you. Und ich habe begonnen, dafür dich einzutreten im Gebet. And if I look at the timing of it, it was exactly. Und wenn ich mir den Zeitpunkt ansehe, in the depth of a battle. Das war genau da zu dem Zeitpunkt, wie ich mitten in einer Schlacht drinnen war. And there's people in our church who we underestimate how important they are. Und es gibt Leute in unserer Gemeinde, die wir unterschätzen in Bezug auf ihre Bedeutsamkeit. Because actually they are warriors. Weil sie genau genommen Krieger sind. And we may ascribe honor to the worker. Und wir vielleicht aber den Arbeitern die Ehre zollen. Only. Und zwar nur den Arbeitern. And forget to realize that there are people who are prayer warriors in our midst. Wir vergessen dabei, dass es Gebetskämpfer für uns gibt. Mary visits this lady as she comes to our church. What's her name? Frau Irma. Die Mary besucht eine Frau, Frau Irma. And Frau Irma comes whenever she can come to church. I don't know if she's here this morning. Und sie kommt, wann immer sie in die Gemeinde kommen kann. Ich weiß nicht, ob sie heute da ist. In her 70s. She's in her 90s. Sie ist schon an die 90 Jahre alt. And she was the wife of a pastor. Und sie war die Frau eines Pastors. Been through many battles. Viele Schlachten durchgemacht. Many battles. Viele Schlachten. Her husband's now with the Lord. Und ihr Ehemann ist jetzt beim Herrn. And it's amazing. She will say to my wife, God put your husband on my heart. Und es ist schon erstaunlich zu hören, sie hat zu Mary gesagt, Gott hat mir deinen Ehemann ans Herz gelegt. I've been praying for him. Is something going on? Ich habe für ihn gebetet, weil da läuft etwas. See, there's workers and there's warriors. Also ihr seht, es gibt Arbeiter und es gibt and Kämpfer. And we're called to be both. Aber wir sind dazu berufen, beides zu sein. To some degree. In gewisser Weise. But there are certain people who are primarily warriors. Aber es gibt gewisse Menschen, die sind vor allem Kriegsleute. Can we have great workers without these great warriors? Können wir großartige Arbeitende haben ohne diese Kämpfer? We would never survive. Nein, wir würden niemals überleben. Mary's grandmother, die Großmutter von Mary, she was the wife of a martyr. Sie war also die Ehefrau eines Märtyrers. When she was 42 years old, als sie 42 Jahre alt war, her husband, who was 52, I believe, wurde ihr Ehemann, der 52 war damals, was a pastor in North Korea. Also er war Pastor in Nordkorea. Came from the south, went to the north. Er kam vom Süden, ging in den Norden hinauf. Was arrested. Wurde dort festgenommen. And was burned in the prison. Und wurde dort verbrannt im Gefängnis. Mary's grandmother prayed. Die Großmutter von Mary for the next 50 years, hat die darauffolgenden 50 Jahre lang gebetet, died at the age of 93. Bis zu ihrem Tode im Alter von 93 Jahren. Her whole ministry. Und das war ihr Dienst. Ihr she was Dienst. A warrior in the spirit. Sie war eine Kämpferin im Geist. You know, and many of us are called to primarily be workers. Und viele von uns sind vor allem dazu berufen, Arbeiter zu sein. But let's not underestimate the warriors. Aber unterschätzen wir nicht die Gebetskrieger. A Frau Irma, who is at home, die Frau Irma, die zu Hause ist, and is warring for this church. Und die da eintritt, die da kämpft für diese Gemeinde. Is warring, has her sword out and is warring. Die führt einen Krieg, sie hat ihr Schwert in der Hand und sie prayer kämpft for people. Im Gebet für Menschen. Now let's look on verse 18 one more time. For as for the builders, each wore his sword girded at his side as he built. Schauen wir uns nochmals den Vers 12 an. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet, so bauten sie. While the trumpeter stood near me. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Verse 19. And I said to the nobles. Vers 13. Und ich sagte zu den Edlen, the officials, und zu den Vorstehern, and the rest of the people, und zum Rest des Volkes, the work is great and extensive, das Werk ist groß und weitläufig, and we are separated on the wall, und wir sind auf der Mauer zerstreut, far from one another, jeder weit ab von seinen Brüdern. Some people working with refugees. Manche arbeiten mit den Flüchtlingen. Some people working with the Persian people. Manche Leute arbeiten mit den Persischen. Some are working with the Latinos. Manche bei den Latinos. We've got house groups. Wir haben Hausgruppen. Some go to the prisons. Manche gehen in die Gefängnisse. Some are with the drug addicts. Manche sind bei den Drogenabhängigen. Some are going to the hospitals. Manche andere in die Spitäler. Some are going to the students. Manche gehen zu den Studierenden. And on and on. Und so weiter we und so are fort. Spread out on the wall. Also wir sind zerstreut auf dieser Mauer. And the devil wants to target us when we're spread out. Und der Teufel zielt auf uns ab, wenn wir da zerstreut sind. The work is great and extensive. Aber das Werk ist groß und weitläufig. We could start all kinds of works. Wir könnten alle möglichen verschiedenen Arbeiten Hospital beginnen. Ministry. Zum Beispiel einen Dienst in den Spitälern. To the teenagers and oder mit den Teenagern. Up on the girdle with the prostitutes. Oder bei den Prostituierten am Gürtel. Someone could go to the Rathaus and start a Bible study with the politicians. Oder jemand könnte ins Rathaus gehen, dort eine Bibelrunde mit Politikern abhalten. Somebody could start a Bible study for models. Oder jemand könnte einfach einen Bibelkreis halten für Models. It's how Greta got saved. So ist die Greta errettet worden. Greta was a model in New York City. Die Greta war ein Model in New York City. And another model who was a believer had a Bible study and invited other models. Und ein anderes Model, das eine Bibelrunde hielt, hat sie dazu eingeladen. Greta got saved. Und so wurde die Greta errettet. The work is extensive. Also die Arbeit ist weitläufig. We are separated from one another during the week. Und während der Woche sind wir voneinander getrennt. Verse 20. Vers 14. At whatever place you hear the sound of the trumpet, an den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, rally to us there. Dorthin sammelt euch zu uns. Our God will fight for us. Unser Gott wird für uns kämpfen. I thought about what the trumpet is. Nun, ich habe darüber nachgedacht, was das Horn hier bedeutet. And I thought about who is blowing this trumpet. Und ich habe mich auch gefragt, wer dieses Horn bläst. Maybe you can turn with me to Ephesians chapter 6. Vielleicht könntet ihr mit mir zum Epheser 6 gehen. As I said earlier, I'm not Nehemiah in this picture. Also wie ich vorhin schon sagte, ich bin nicht der Nehemiah in diesem Bild. Jesus Christ is Nehemiah. Jesus Christus ist Nehemiah. He is leading a work. Er leitet die Arbeit. To restore his testimony. Um sein Zeugnis wieder aufzurichten. Yeah, sometimes it applies to us. Und manches Mal lässt sich das auf uns anwenden. But primarily it's speaking about the Lord. Aber vordergründig spricht es einmal vom Herrn. And the Lord signals a trumpet sound. Und der Herr signalisiert hier den Schall eines Horns. Nehemiah was walking in the midst of Jerusalem. Nehemia bewegte sich da inmitten Jerusalem. And he was watching the workers. Und er hat die Arbeiter beobachtet. He was inspecting the work. Er hat das inspiziert, die Arbeit. And he said, when you hear the trumpet, und er hat gesagt, wenn ihr den Schall des Horns hört, then rally over to us. Dann kommt zu uns. For they are attacking on that side. Versammelt euch bei uns, weil da greifen sie jetzt an. And this is kind of like us in the church. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. There's people all separated during the week. Da gibt's Leute, die sind die ganze Woche über getrennt voneinander. Alan Monday's doing his dance thing and he's in Salzburg and Holland, all over the place. Alan Monday macht da seine Tanzstunden in Salzburg oder in Holland oder sonst wo. Otmar's on the road to Munich and Matthias and everyone's driving everywhere and Roland's out in India somewhere buying carpets, right? Und Otmar ist da irgendwo unterwegs auf der Straße nach München und der andere, der Roland, ist zum Beispiel irgendwo in Indien, kauft seine Teppiche. After we leave this room, it's like we are separated from each other, far from each other. Aber wenn wir aus diesem Raum hinausgehen, sind wir voneinander getrennt, weit entfernt voneinander. But there is a trumpet sound. Aber es gibt den Schall eines Horns. In Revelation chapter 4, in Offenbarung 4, the Lord sounded a trumpet. Da lässt der Herr die Trompete erklingen. And said, "Come up to me." Und sagt, kommt herauf zu mir. In 1 Thessalonians chapter 4 also. Auch in 1. Thessalonicher 4. At the sound of the trumpet, da heißt es beim Klang der Posaunen, the church will rise. Wird die Gemeinde entrückt werden. So, it's the Lord who is sounding a trumpet. Also der Herr lässt die Trompete erklingen. Some people might think, well, maybe the trumpet's the pulpit. Nun, manche denken, vielleicht die Trompete ist die Kanzel. Can be. Es könnte schon so sein. But what if the preacher is not hearing from the Lord? Aber was ist, wenn der Prediger vom Herrn nichts hört? What if the pulpit is sending an uncertain sound? Oder wenn die Kanzel sozusagen einen ungenauen Ton aussendet? In 1 Corinthians chapter 14. 1. Korinther 14. An uncertain sound. ein undefinierter Ton. Look at Ephesians chapter 6. Schaut einmal zu Epheser 6. And it talks about a warfare starting with verse 10. Da wird von der Kriegsführung gesprochen. Es fängt beim Vers 10 an. And then in verse 12 it says we struggle not against flesh and blood. Und dann in Vers 12 heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Verse 13, put the whole armor on. Und Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung. Verse 14, stand firm. Und in Vers 14, steht fest. With the truth. Mit der Wahrheit. With righteousness. Umgürtet, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Verse 15, your feet are protected. Und Vers 15, die Schuhe, sie sind beschützt. Verse 16, take up the shield of faith. Und Vers 16, ergreift den Schild des Glaubens. Verse 17, put on the helmet of salvation. Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils. And take the sword of the Spirit. Und nehmt das Schwert des Geistes. Which is the word of God. Das ist Gottes Wort. So we are doing a work. Also wir leisten eine Arbeit. But we never leave the sword home. Aber wir lassen das Schwert niemals zu Hause. Because we know that the devil is targeting the work. Weil wir wissen, dass der Teufel auf diese Arbeit abzieht. But look at verse 18. Aber schaut euch den Vers 18 and an. I think in verse 18 we find our trumpet. Und ich glaube, in Vers 18 findet sich unser Horn. With all prayer and petition, pray at all times in the Spirit. Mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. That with this and with this in view, und wachet hierzu, be on the alert, wachet hierzu, or watch, right? That's also what German wachet, says, watch, wachet, right? Ja. Watch with all perseverance and petitions for all the saints. In allem anhalten und flehen für alle Heiligen. The Lord blows a trumpet. Der Herr lässt die Trompete erklingen. As Nehemiah walked in the midst of Jerusalem, so wie sich Nehemia inmitten Jerusalems bewegt hat, and would be watching and overseeing the whole work, und die gesamte Arbeit kontrolliert hat. In Revelation chapter 1, Jesus Christ walks in the midst of his church. In Offenbarung 1 lesen wir, dass Jesus Christus inmitten seiner Gemeinden wandelt. And he speaks to his church. Und er spricht zu seiner Gemeinde. From heaven in Hebrews 12. Vom Himmel her in Hebräer 12. He is speaking from heaven. Er spricht vom Himmel her. But can we hear his voice? Aber können wir seine Stimme vernehmen? Revelations it talks about and his voice was like a trumpet. Und in der Offenbarung wird seine Stimme beschrieben wie der Schall eines Horns. And here it says that we should pray in the Spirit. Und hier heißt es, dass wir im Geist beten sollen. And I would strongly suggest, und ich würde da sehr stark dafür eintreten, that praying in the Spirit means, dass das Gebet im Geist bedeutet, that I can hear the trumpet of Jesus Christ, dieses Horn von Jesus Christus zu hören, that I can sense what is on the heart of Jesus, dass ich spüren kann, was Jesus Christus am Herzen hat. And I think most of the time we sense something, und ich glaube die meiste Zeit spüren wir etwas, but we're not aware that it's actually God. Aber uns wird nicht bewusst, dass es genau genommen Gott ist. I mean, so many times my wife has said to me, call this person. So oft hat meine Frau zu mir gesagt, ruf diesen Menschen an. And say, really, why you call him? Und ich sage, wirklich, na, warum rufst du nicht an? No, just call this person. I'm telling you, just call them. Na, ruf diese Person an. Ich sag dir einfach, ruf einfach an. Okay. And I call them. Und ich ruf diese Person an. And I've never had a time when it was not miraculous. Und ich, niemals habe ich erlebt, dass es nicht ein ganz wunderbarer Zeitpunkt war. And the Holy Spirit is speaking. Der Heilige Geist spricht. The question is, do we underestimate how loud it is? Die Frage ist, unterschätzen wir, wie laut er spricht? And how God speaks to us personally? Und wie Gott zu uns ganz persönlich spricht? Or God speaks to a person to speak to us? Oder dass Gott zu jemand anderen spricht, um zu uns zu sprechen? I mean, my mind, you know, I'm just like preoccupied with things. Meinem Gedanken bin ich mit verschiedenen Dingen beschäftigt. New worship song. Mit neuen Liedern this für die Anbetungszeit, dem und this diesen. And the Lord's like, du, du, du, du. Und der Herr lässt dazwischen die Trompete klingen. Did I hear something? Habe ich da jetzt was gehört? I think I heard something. ich habe irgendwas gehört. And my wife says, pray, why don't you call this person? Und meine Frau sagt dann zu mir, warum rufst du diesen Menschen and nicht an? I wonder if sometimes when we got so much going on, und ich frage mich, wenn da so viel läuft um uns herum, that läuft, it's just a very common thing for the Lord to use someone else, ob das da nicht eine ganz natürliche Sache für den Herrn ist, jemand anderen help zu verwenden, us hear his voice, damit wir seine Stimme vernehmen können. And I think this is it's not even a matter of that I can't hear it, it's almost like God wants to unite us. Und ich glaube, es geht da gar nicht darum, ich kann das nicht hören, sondern Gott möchte uns da vereinen. So that we're all watching. So dass wir alle zu Wächtern werden. If everybody waits for me, wenn jeder auf mich wartet, or the team, oder auf das Team, to notice something, um etwas zu erkennen, it won't happen. Dann wird es nicht geschehen. It's not the Lord's will. Weil das ist nicht der Wille Gottes. He wants to train us all to be watchmen. Er möchte uns alle zu Wächtern ausbilden. To be on the alert. So dass wir in Alarmbereitschaft sind. Let's read it one more time. Lesen wir das nochmals. With all prayer. Mit allem Gebet. And petition. Und Flehen. All. It's an absolute all. Mit allem. Da wird ein absoluter Begriff verwendet. Praying at all times. Betet zu jeder Zeit. This is a constant experience. Das ist eine ständige Erfahrung. In the Spirit. Im Geist. I mean, you can be building a house. Meine, du kannst ein Haus erbauen. And yet in your spirit you can hear from the Lord. Aber in deinem Geist kannst du vom Herrn hören. You can be driving a taxi. Du kannst im Taxi fahren. You can be working at the bank. Du kannst in der Bank arbeiten. And yet in the spirit, aber im Geist, the Holy Spirit is moving inside of me. Im Geist wirkt der Heilige Geist wirkt in uns. So at all times in the spirit and when with this in view, so bete zu jeder Zeit im Geist, be on watch. Und wachet hierzu. With all perseverance. In allem anhalten. Perseverance means that sometimes you don't really want to do it. Also Ausdauer oder anhalten bedeutet, manches Mal möchte ich das nicht tun. It's like, you know, my little brother's all right. He's not going to run into the road. Mein kleiner Bruder, der ist schon okay. Der wird nicht auf die Straße laufen. If you're a mom, aber wenn du eine Mutter bist, and you have a three-year-old, und du hast einen Dreijährigen, you are on watch with all perseverance. Dann hast du ständige, dann passt du ständig auf. Like, how often do you just let that kid go do something for 15 minutes alone besides sleep? Also wie oft geschieht es, dass du dieses Kind 15 Minuten lang etwas alleine tun lässt, außer dass es schläft? And it's not this strenuous thing. Und das ist nicht dieses so zwingende. It can be a relaxed thing. Oder das Anstrengende, ja, das ist auch entspannend. But it's there. Aber es geschieht. The kid is playing in the corner. Der Junge spielt dort. I know where the kid is. Ich weiß, wo dieser Junge ist. And when the kid moves, I know it. Und wenn er sich wegbewegt, dann weiß ich es. And I might be sewing or cooking. Und ich mache vielleicht irgendwas, ich koche. But I'm watching with all perseverance. Aber ich beobachte ihn ständig. It's the same thing in the church. Und genauso ist es in der Gemeinde. With all perseverance and petition for all the saints. Mit aller Ausdauer oder Anhalten und mit Flehen für alle Heiligen. So the Lord is walking in our midst. Also der Herr bewegt sich in unserer Mitte. And he sees where the enemy is. Und er sieht den Feind. I don't see it. Ich sehe ihn nicht. Jesus Christ is our Lord. He's the head of the church. Jesus Christus ist unser Herr. Er ist das Haupt der Gemeinde. Is it possible that he could blow a trumpet? Wäre es denkbar, dass er die Trompete erklingen lässt? In the spirit, und zwar im Geist. In Romans chapter 8, in Römer 8, that the Holy Spirit inside of us would groan. Wo der Heilige Geist in uns drinnen sich also stöhnt, heißt. In Romans 8 verse 26. Und zwar in Römer 8 Vers 26. And in the same way the Spirit also helps our weakness. Und ebenso nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. What weakness? Welche Schwachheit? Our weakness to know what to pray for. Unsere Schwachheit, dass wir nicht wissen, wofür wir beten sollen. I don't know what to pray for. Ich weiß nicht, wofür ich beten soll. I mean, I'm over here doing this. Ich bin da und ich mache das. I have no idea what Thomas Holy is doing. Ich habe keine Ahnung, was der Thomas Holy macht. I know he's got a small group, but I don't know what they're. I don't know where Herbert Dvorak is. I don't know. Der hat eine Kleingruppe, aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber ich weiß nicht, wo Herbert Dvorak ist. I know he's somewhere going to the prison or something. I don't know. Ich weiß nicht, ob er im Gefängnis ist oder sonst wo. We're separated on the wall, far from each other. Wir sind voneinander getrennt auf dieser Mauer. But the Lord is in the midst. And he has a trumpet. Aber der Herr ist in unserer Mitte und er hat ein Horn. And in the same way, the Spirit, this is the Holy Spirit. Und auf dieselbe Weise, der Heilige Geist also helps our weakness. Nimmt sich auch der Heilige Geist unserer Schwachheit For an. We do not know how to pray as we should. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. But the Spirit himself intercedes for us. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns. With groanings too deep for words. In unaussprechlichen Seufzern. Wow, isn't that amazing? Das ist nicht erstaunlich? And he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Because he intercedes for the saints according to the will of God. Denn er verwendet sich Amazing. Für Heilige gottgemäß. Amazing. Ist erstaunlich. And I would just encourage us as a family. Und ich möchte uns als Familie ermutigen. Number one, we know that some people are stronger in the work. Punkt 1. Zunächst wissen wir, dass manche Leute stärker sind just in der Arbeit. Very gifted at fixing something. Sie sind einfach sehr begabt mit dem Geschenk des Organizing Reparieren something. Oder des Organisierens. Maybe whatever. Something that's a service. Einfach was immer das auch ist, ein Dienst. Helping people to be seated. Zum Beispiel jemandem zu helfen, dass er einen Sitz findet. Organizing a buffet or cooking or whatever, the book table. Oder das Buffet organisieren oder den Büchertisch oder Someone's was auch immer. Right now teaching Sunday school. Oder jemand unterrichtet jetzt gerade in der Sonntagsschule. Somebody's with the kids. Jemand ist bei den Kindern. Somebody's preaching. Jemand predigt. And these are services. This is a work. Und das sind Dienste. Das ist ein Werk. And yet there's a battle. Aber dennoch, es findet eine Schlacht statt. And there may be people right in the service who are called to fight a battle even while the message is going on. Und vielleicht sind sogar Leute berufen dazu, jetzt eine Schlacht zu schlagen, während diese Botschaft abläuft. Father, what is this disturbance in the service? Vater, was ist denn da für eine Verwirrung für ein Why is that baby crying and all of a sudden that person walking around and this and that? Warum schreit denn dieses kleine Kind jetzt und warum laufen da die Leute herum? This is not normal. Das ist nicht normal. I remember preaching and this kid was just making noise and noise and noise and it was going on and on. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich gepredigt habe und dieses Kind, das hat so viel Lärm gemacht. And it was such a to preach was such a battle. Und das war solch ein Kampf für mich zu predigen. I was like going through a jungle. Es war für mich wie durch den Dschungel zu marschieren. I never knew like the next thought. Ich habe keine Ahnung gehabt vom darauffolgenden Gedanken. I couldn't think like three or four sentences ahead. Ich habe keine drei, vier Sätze im Voraus denken können. Pushing through a jungle, had no idea where I was going. Ich habe mich da durch einen Dschungel bewegt, habe keine Ahnung gehabt, wohin ich da gelange. And the moment I said amen. Und in dem Moment, wie ich Amen gesagt habe, hat das Kind aufgehört. You know, but there's people Aber es gibt Leute, who hear a trumpet, die eine Trompete klingen hören, who hear the Lord, die den Herrn hören, in the Spirit, im Geist, and they know. Wait a minute, this is spiritual. Und sie wissen, dass das jetzt geistlich zu beurteilen ist. Wait a minute, that guy gets up, this crying. What? Wait a minute. Der steht jetzt auf und dieses Kind schreit. Let's pray. Lasst uns beten. This is not from the Lord. Das ist nicht vom Herrn. This is an attack. Das ist ein Angriff. And no one realizes it. Und niemand erkennt das. But that's okay. Aber das ist in Ordnung. Because most of the people are workers. Weil die meisten Leute arbeiten. But I am on watch. Aber ich bin einer, der aufpasst. I recognize this. Ich erkenne das. I'm going to go into prayer for this. Ich werde jetzt dafür beten. I'm going to ask God to stop this. Ich werde Gott darum bitten, das zu stoppen. So there's workers, there's warriors. Es gibt also Arbeiter und es gibt Kämpfer. And we should be sensitive to when the Lord puts somebody on our heart. Und wir sollten auf das Acht haben, wenn der Herr uns jemand aufs Herz legt. And oftentimes maybe we think of somebody. Und sehr oft denken wir vielleicht an jemanden. And we just think of them. Und wir denken einfach nur an ihn. It's funny that as I was driving, I was thinking of this person. Es ist schon interessant, es ist lustig. Ich bin im Auto gesessen und habe an diesen Menschen gedacht. Maybe it was the Lord. Aber vielleicht war das der Herr. Maybe this was a trumpet sound. Vielleicht war das ein Trompetenklang. And maybe if we called them and said, I don't know, but I was driving. Und wenn wir diesen Menschen anrufen und sagen, du, ich bin im Auto gefahren. And I thought of you. Und ich habe an dich gedacht. And I prayed for you. Und ich habe für dich gebetet. Anything else I could pray for? Gibt's noch irgendwas, wofür ich beten kann? I'll bet you that we would be shocked. Ich wette mit euch, dass wir schockiert how waren, often it was the Holy Spirit. Wie oft es der Heilige Geist war. And how often the Lord was rallying the warriors. Und wie oft der Herr die Krieger zusammengezogen hat. And calling workers to put their trowel down. Und die Arbeiter dazu berufen hat, ihre Schaufel wegzulegen. And take out their sword. Und ihr Schwert zu ziehen. In the Spirit. Im Geist, which is the word of God, welches das Wort Gottes ist, and quote the promises of God, und dann die Verheißungen Gottes zu zitieren, and begin to fight in the Spirit for a moment, und einen Moment lang im Geist zu kämpfen, and take some time to the on the side, und sich dafür Zeit zu nehmen, and maybe kneel down somewhere, und sich vielleicht irgendwo hinzuknien, and say, Lord, I just been thinking about the building. I don't know why. Und zu sagen, Herr, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade an das Gebäude gedacht. Is this you? Ich meine, bist das nicht du? Should I pray for these people? Soll ich für diese Menschen beten? Let's just do it. Father in heaven, I pray for Otmar, Matthias and Brett. Nun, ich will es einfach tun. Ich bete jetzt, Vater im Himmel, für Otmar, für Matthias und für Brett. While I'm praying, let's take the sword out. Und während ich bete, ziehe ich das Schwert. Proverbs 21. Sprüche 21. The heart of the king is in the hand of God. Das Herz des Königs ist in der Hand Gottes. Lord, the heart of those bank presidents is in your hand. Herr, das Herz dieses Bankenvorsitzenden ist in deiner Hand. And your will be done. Und dein Wille geschehe. And I come against the devil. Und ich trete gegen Satan. We don't wrestle against flesh and blood. No. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Nein. And I pray, Lord, thy will be done. Ich bete, Herr, dass dein Wille geschehe. That we can restore the testimony. Dass wir das Zeugnis wiederherstellen and all können. Things work to the good. Und dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. And if this process is delayed, it will work to the good. Wenn dieser Prozess noch länger andauert, dann wird es auch zum Guten sein. 2 Corinthians 2:14, you always lead us in triumph. 2. Korinther 2:14, du führst uns immer im Triumphzug. Oh, I like this thing. Okay. What was I doing anyway? Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Got to get back to work. Okay. Also, zurück zur Arbeit. Okay, what were we doing? Okay. How can I help you, ma'am? Yes, yes. Womit oh, sure. Yeah. We have those kind of shoes here. Come right ja, over klar, here. Ja, klar, wir haben diese Art von Schuhen hier. Yeah, yeah. This is what we're called to do. Aber dazu sind wir berufen. To be workers, to be warriors. Krieger zu sein und Arbeiter zu sein. To hear the Lord speak. Und den Herrn beim Sprechen zu hören. Just in closing. Im Abschluss nun. With all perseverance. Mit aller Ausdauer. With prayer and supplication. Mit Gebet und Flehen. We are praying in the Spirit. Beten wir im Geist. That means we're sensitive. Das heißt, wir sind sehr achtsam to the head of the church family, gegenüber der Leitung der Kirchengemeinde, which is the Lord Jesus himself, welcher der Herr Jesus Christus selbst and ist, that he's speaking to us. Und dass er zu uns spricht. And rather than think of somebody, und anstelle an jemanden zu denken, and just think of them, und einfach nur an ihn zu denken, wow, yeah, I don't... You see something and oh, I wonder how Tracy's doing. Ah, du siehst etwas und denkst dir, ich frage mich, wie es der Tracy geht. Tracy's a nice girl. Ja, die Tracy ist ein nettes Mädchen. Yeah. I wonder how England is these days. Ja, ich frage mich, wie es in England derzeit ausschaut. When was the last time I was in England? Wann war ich zum letzten Mal in England? And far on the other side of the wall. Und ganz weit drüben, auf der anderen Seite, auf der Mauer. Tracy's got 15 demons chasing her around the office. Hat die Tracy 15 Dämonen am Hals sitzen, die sie da durchs Büro jagen. She's fighting. Oh, get away from me. And I'm thinking, London. Und ich denke mir, London. British Air. British Air. British Air. A British Air. Yeah. The movie I saw den Film, on den British ich gesehen Air. Die British Air. Wonderful. The movies. I think I'm going to go British buy a movie. In the video store. Und dann gehe ich in den video store. And you think, how did I get in this video store? Und dann denkst du dir, wie komme ich da in diesen Videoladen? Well, to tell you honestly, the Lord had put Tracy on your heart. Nun, um dir es ehrlich zu sagen, der Herr hat dir Tracy aufs Herz gelegt. Somehow you just got distracted. Aber irgendwie wurdest du dann abgelenkt. And now you're buying a Schwarzenegger video. Und nun kaufst du ein Video von Schwarzenegger. You know? I really wonder Ich frage mich wirklich, and I look at myself as probably the most guilty in this area. Und ich blicke da auf mich als dem, der am meisten Schuld trägt, hier vielleicht auf diesem Gebiet. How many times has God put something on your heart? Aber wie oft legt Gott dir etwas aufs Herz? But you just think, you know, it's just a thought. Und du denkst dir, nun, das ist bloß ein Gedanke. But I don't recognize it as a trumpet sound. Aber ich erkenne das nicht als einen Posaunenschall. In the spirit. Im Geist. Amen. Amen. So let's pray. Also lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute Morgen. For sending Jesus Christ. Dass du Jesus Christus gesandt hast. And maybe someone is here today. Und vielleicht ist jemand hier heute. And if you died today. Und wenn du heute stirbst. Where would you go? Wohin kommst du dann? Would you be with God? Bist du dann bei Gott? Would you pray with me? Möchtest du mit mir beten? And ask God. Und Gott bitten. To come into your life. In dein Leben einzutreten. It's very simple. Es ist sehr einfach. Pray from the heart. Bitte vom Herzen her. Dear God. Lieber Gott. Come into my life. Komm in mein Leben hinein. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Forgive me, Lord. Vergib mir, Herr. I want to be part of your family. Ich möchte ein Teil deiner Familie sein. And Lord Jesus, I pray. Und Herr Jesus, ich bete. That as we go into a new era in our church. Jetzt, wo wir einen neuen Zeitabschnitt in unserer Gemeinde betreten. Second 20 years. Unsere zweiten 20 Jahre. Almost 21 over now. Schon bei 21 sind jetzt vorbei. That we would be watchmen. Dass wir zu Wächtern werden. In the Spirit. Wächter im Geist. Sensing things from the Holy Spirit. Dass wir die Dinge erspüren vom Heiligen Geist. To pray for one another. Dass wir füreinander beten. More than we ever have before. Mehr als jemals zuvor. Thank you, Lord. Danke, Herr.